Zweimal pro Woche arbeitet Gassan in einem kleinen Hotel als Nachtportier. Von 18 Uhr bis 24 Uhr. Heute kommt um 19 Uhr eine Reisegruppe aus Italien. An der Rezeption ist ein großes Durcheinander. Die Touristen sind müde von der Reise und möchten schnell ihre Zimmerschlüssel. Gassan fragt nach den Namen und sucht im Computer. Entschuldigung, wie ist Ihr Name? Flingelli. Finelli? No, no, Flingelli. Ach hier, Zimmer Nummer 24. Endlich haben alle ihre Schlüssel, aber die Gäste haben noch viele Fragen. Wo gibt es ein nettes Restaurant? Wie weit ist es bis zum Zentrum? Kann man in der Nacht eine Stadtrundfahrt machen? Wo ist eine Disco?